Groschens Grab, Hörspiel von Franz Hobel. Eines sage ich Ihnen gleich, mit der Polizei will ich nichts zu tun haben. Woher haben Sie meine Nummer? Warum rufen Sie nicht einfach im Kommissariat an? Um als Aktennotiz zu landen. Worum geht es denn? Entführung, Menschenraub am helllichten Tag. Ich bin im Rubenspark gesessen, da sehe ich eine alte Dame. Ich denke mir noch, die ist aber elegant. Plötzlich kommt ein Auto, einer zerrt sie in den Wagen und hält ihr den Mund zu. Ja, was für ein Wagen war es? Woher soll ich das wissen? Tja, solange wir keine Vermisstenanzeige haben... Sie nehmen mich nicht ernst. Ich kümmere mich darum, versprochen. Mit dem telefonierst du denn in aller Herrgottsfrüh? Eine Wichtigtuerin. Groschen war missmutig. Wegen des Geruchs. Ich kriege ihn nicht mehr aus der Nase. Eine Mischung aus Autowerkstatt, Verwesung und abgestandener Luft. Der Geruch bin ich selbst. Ich kann mich nicht riechen. Vielleicht ist das auch die Ahnung meines nahen Endes. Kommissar Falt Groschen, 45 Jahre alt, ein großer und robuster Mensch, hatte Ängste und er fürchtete den Tod so sehr, dass diese Angst ihn lähmte. Hattest du die Nacht wieder Albträume? Nur die Allergie auf mich selbst. Du trinkst zu viel, schläfst zu wenig und ernährst dich falsch. Nichts freut mich mehr. Deshalb erlebst du jetzt einen Altersschub. Dir wachsen Haare aus der Nase und die Sinne schwinden. Noch Kaffee? Absolut gar nichts. Erst unlängst hatte er einige graue Haare auf dem Kopf entdeckt. Sein Bauch nahm Formen an und jedes Mal, wenn er in den Spiegel blickte, sah er die Züge seines Vaters. Ein paar Jahre noch. Dann bin ich ein alter Mann. Bitte. Jemand hielt dem Kommissar ein abgegriffenes Briefkuvert entgegen. Da schau her. Der Bettler. Er warf ihm immer ein paar Groschen in den Becher. Wieso wie gefunden? Sie sind die Polizei. Schauen Sie. Da muss was rum. Ein Reisepass und ein Führerschein ausgestellt auf eine alte Dame. Da ist vielleicht was passiert. Wir prüfen es noch. Ist gut. Ich trage ihn zum Fundbüro. Die verkrüppelten Bäume verloren ihre letzten braunen Blätter. Warme Föhnwinde wechselten sich mit Regenwolken ab und der Himmel war verwaschen schmutzig, grau wie ein alter Blechnapf. Alles Vorzeichen. Wofür? Groschen wusste, wenn er nicht aufpasste, bekam er eine veritable Herbstdepression. Wie geht's, Chef? Inspektor Martin Gordon strotzte vor Gesundheit und verschlang gerade eine Wurstsemmel. Schlecht. Es ist mir noch nie so schlecht gegangen. Noch immer der Geruch? Was, wenn die Schmerzen... Nicht viel los heute. Wenn diese Schmerzen nicht nur Einbildung sind. Eine Unruhe hatte den Kommissar erfasst, die er nicht zu deuten wusste. Das nasse Herbstwetter und dann noch diese Ordensverleihung. Die ärgerte ihn am meisten, denn nicht ihm, Groschen, wurde, wie man in Wien sagt, eine Plätschen umgehängt, sondern dem Staatsanwalt Döblinger. Ich geh dann mal. Für Verdienste um die Sicherheit und den Kampf gegen das Verbrechen. Answer Döblinger, Justizbeamter, hatte die besten Gymnasien besucht, beeindruckte mit klassischer Bildung, würzte seine Sätze mit altgriechischen Zitaten. Für den bin ich doch nur der ungehobelte Proletarier. Und sagte Stehsätze wie die normative Kraft des Faktischen. Für mich ist er die eingefettete Speerspitze des Biedersinns. Schnell, wir haben was. Eine Tote. Eine Tote. Also doch. Der Geruch hat mich nicht getäuscht. Aber nicht ihn. Eine Unbekannte hatte es erwischt. Eine Tote? Eine Tote? Endlich, herrlich! So, wo genau? Wurlitzergasse 32, 17. Bezirk. Inkontinenz, Mottenpulver, Medikamente und Gebissreiniger. Eine dunkle Garderobe mit Staubmänteln und überall gehäkelte Deckchen, Polster, Puppen und andere Biedermeier-Insignien. Hier wohnt eine Oma. Auf einem Tischchen ein Strauß roter Rosen und eine graue Schreibmaschine mit eingelegtem Papier. Sein Schwanz glitt wie ein Eislutscher in meinen Mund. Er hatte meine Brüste gepackt und knetete sie wie Kuchenteig, während er versuchte, mit seinem Mund an meine feuchte, süße Gletscherspalte zu gelangen. Himmel und Holunderstrauch. Was ist das? Ein österreichisches Kamasutra? Groschen fuhr es durch den Bauch. Wie widerlich. Und er spürte, wie seine Därme in Bewegung kamen. Muss ich mich jetzt auch noch mit einer nymphomanen Großmutter beschäftigen? Da bewegte sich etwas hinter der weißen Gardine. Groschen schob sie beiseite. Inspektor Martin Gordon stand mit den Kollegen von der Spurensicherung auf dem Balkon. Martin, komm mal her, bitte. Und jetzt schau dir dieses Typoskript an. Wo ist überhaupt die Leiche? Und wichtiger noch, wo ist das Klo? Im Schlafzimmer. Groschen, der nicht hinsehen wollte, aber musste, sah einen halb entblößten, auf dem Bauch liegenden Frauenkörper. Hier hat also der Tod gewütet. Mächtige Brüste quollen hervor, weiches Fleisch, ein Doppelkinn und dünne Beinchen. Erinnert mich an eine Kaulquappe. Adrosit. Die Bluse war hinten aufgerissen. In das Rückenfleisch hatte jemand ein Kreuz geschnitten. Um den Hals der Toten ein Verlängerungskabel. Bestimmt hat die Tote ihren Mörder hereingebeten, die Blumen auf den Tisch gelegt und sich dann mit ihm ins Schlafzimmer begeben, wo sie von hinten erdrosselt worden ist. Du sollst nicht spekulieren. Wir sind hier nicht an der Börse. Auf dem Nachtkästchen standen eine halbvolle Whiskyflasche und ein halbleeres Glas. Ernestine Papuschek, eine pensionierte 82-jährige Buchhändlerin. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit 75 gab sie im Internet eine Kontaktanzeige auf. Rüstige Pensionistin, sucht Partner für Matratzensport, keine finanziellen Interessen und woraufhin sich sofort hunderte potenzielle Freier melden. Alles so arrangiert. Ihre Erlebnisse hat sie in dem Buch Die Rübenkönigin beschrieben. Merkwürdig. Der Gesichtsausdruck, diese seltsame Leere. Und dann fiel es ihm auf, die Augenhöhlen. Irgendjemand hatte der Leiche oder der Lebenden die Augäpfel herausgenommen. Nach Raubüberfall sieht das jedenfalls nicht aus. Schauen Sie mal hier, im Bad, in der Toilette. In der Klomuschel lag eine Kugel. Na, das ist ja hübsch. Nun war eine Klobenützung natürlich völlig ausgeschlossen. Es gab schon einmal eine Tote mit herausgestochenen Augäpfeln und einem Zeichen im Rücken. Natürlich. Der Todic. Tode Todic, ein aus Jugoslawien stammender Musiker, war vor 18 Jahren für den Mord an seiner Frau verurteilt worden. Ist er nicht wieder auf freiem Fuß? Vor ein paar Wochen entlassen wegen guter Führung. Hat im Knast Theologie studiert und will jetzt ins Kloster eintreten. Da haben wir wieder ein Beispiel unserer Justiz. Hey, jeder hat eine zweite Chance verdient. Wer hat denn die Tote gefunden? Der Nachbar von gegenüber, ein Herr Zack. Ich habe ihm gesagt, er soll sich bereithalten. Platz, Adolf! Aha, der Kommissar. Groschen sah einen schwarz gekleideten Glatzkopf mit langem Kinnbart und Silberringen in Lippen und Augenbrauen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ziehen Sie die Schuhe raus. Da sind Filzpantoffeln. Sagen Sie, darf ich Ihre Toilette benutzen? Aufs Häusl wollen Sie? Bitte schön. Da, rechts. Jesus. ermordete Pornoschriftstellerin, ein Verdächtiger. Oh. Tode Todic. Pff, der Fall ist klar. Oder doch nicht? Groschen wollte sich schon erheben, da fiel sein Blick auf den weißen Umschlag, der aus seiner Hose schaute. Auf den habe ich ganz vergessen. Er nahm Pass und Führerschein, betrachtete die Automatenbilder. Irgendwie kommt mir die bekannt vor. Ernestine Babuschek. Die Babuschek? Olas Rocha in Kambodscha. Bin eh gleich fertig. Adolf, sieht's. Hat er eine Quietschente verschluckt? Stresssymptom. Sie kommen wegen der Babuschek? Ja, wegen eines Zeitschriftenabos bin ich nicht hier. Also gut. Der Nachbar ist ein Auszufragender. Ich war heute Morgen mit dem Adolf draußen. Der Adolf ist ein Auszuführender. Als wir zurückgekommen sind, hat er an der Wohnung der Alten gekratzt. Es war offen. So schnell habe ich gar nicht schauen können, war er auch schon drin, der Adolf. Ne? Die Babuschek war nicht besonders gut auf mich zu sprechen, wegen der Musik und dem Kachelmann. Dem Kachelmann? Ihr fetter Kater. Na jedenfalls bin ich ihm sofort hinterher. Sie waren also bei der Leiche? Der Hund! Ich hab nur gesehen, wie sie da liegt und mir gesagt, die Polizei ist eine zu verständigende. Wovon leben Sie, Herr Zack? Werd ich verdächtigt? Also, Alter, nur weil ich von oben bis unten tätowiert bin, bringe ich alte Damen um zum Frühstück? Mir persönlich ist es wurscht, ob Sie sich bis in die Darmwand hinein tätowieren oder sich Hakenkreuze auf die Eichel brennen. Ich bin Musiker. Mavbo heißt die Band. Moral auf verlorenem Posten. Wussten Sie, dass Ihre Nachbarin ein kleines Vermögen verdient hat? Mit dem Scheiß. Also, die Alte ist eine zu bestaunende. Hat's wild getrieben, mein lieber Jolly. Aber muss vor meiner Zeit gewesen sein. Da jedenfalls hatte sie nur den General zu Gast. Den General? Ja, so nennt er sich. Ein bedagter Herr, grauenhaft lustig. Sagt Whitney Houston statt Houston und so. Und sonst hat sie keinen Besuch empfangen. Ja, manches Mal ist ihr Sohn gekommen. Gut, ich danke Ihnen. Sie haben mir sehr geholfen. Ah, köstlich. Diese schäumende gelbe Flüssigkeit gab Groschen Stabilität und den Glauben an das Leben. Mein olfaktorischer Tinnitus. Wie weggeblasen. Ah. Herr Ober, noch ein Bier. Ich will diesen Tode. Der Haftbefehl ist bereits ausgestellt. Tode Todic ist bei den Söhnen der christlichen Liebe, Maria Treugasse, Josefstadt. Also, mein Lieber, fahren Sie hin und nehmen Sie ihn fest. Umgehend. Wenn's sein muss. Kirsch dazu. Ist mir schlecht. Alles verschwommen. Überall Augäpfel. Kreuze, Rübenköniginnen, alles dreht sich. Grüß Gott. Jesus Maria. Ich will zu Tode Todic. Darüber darf ich keine Auskunft geben. Ach, gut, wenn das so ist, dann sehe ich mich gezwungen, bei euch Brüdern eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Also... Kriminalpolizei, Gruppeninspektor Falt Groschen. In diesem Fall muss ich Sie zu Prior Donatus bringen. Folgen Sie mir. Sie trotteten in einen Innenhof, durchschritten den Kreuzgang und durchquerten einen kleineren Innenhof, in dem ein grobschlächtiger Kerl gerade dabei war, Gänse auszuweiden. Leblose, weißgefiederte Körper. Schnäbel, die sich noch bewegen. Was für ein grauenvolles Bild. Der Kerl trug einen blutverschmierten Lederschurz und hantierte mit Blechwannen, in denen sich Gedärme und Innereien befanden. Was für eine Visage. Eine Mischung aus Heroinsucht, Quasimodo und Wolfsmensch. Und dann der wahnsinnige Blick. Den haben nur Mörder. Grüß Gott. Donatus Henkel von Germershausen. Oder einfach Bruder Donatus. Pimmelgesicht. Sie wissen, weshalb ich hier bin? Wegen Glaubensfragen. Wegen Tode Toditsch. Gott liebt vor allem diejenigen, die sich verirrt haben. Aber natürlich. Leider liegt ein schwerer Verdacht auf Ihrem Bruder. Mordverdacht? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Beichtgeheimnis. Der Tode Toditsch ist heute Morgen nach Sarajevo geflogen. Er wird dort als Laienbruder tätig sein. Wo war Tode gestern Abend? Er hatte was zu erledigen. Es wird Sie vielleicht interessieren, Tode hat zuletzt viele Anrufe erhalten. Er fühlte sich verfolgt. Einmal wurde er verprügelt, ein anderes Mal fast von einem Auto überfahren. Aufgebrachter Mob. Da sieht man, was die Medien anrichten. Möglich. Vielleicht aber auch. Ohne darauf einzugehen, öffnete der Kommissar die schwere Tür und ließ sich von dem dicken Mönch, der davor gewartet hatte, zum Ausgang eskortieren. Morgen früh fliegen Sie nach Sarajevo und bringen mir diesen Toditsch. Ich verlasse mich drauf. Ja. Warum können wir nicht die kroatischen Kollegen um Unterstützung bitten? Weil Sarajevo in Bosnien liegt und wir mit Bosnien-Herzegowina komplizierte Auslieferungsverträge haben. Und da wir bereits wissen, wer der Mörder ist... Ach so, wir wissen das? Ich glaube nicht, dass er der Mörder ist. Ist mir egal, was Sie glauben. Sie fliegen morgen nach Sarajevo und damit basta. Allein, wir müssen sparen. Sarajevo war kein guter Boden für Österreich. Nie gewesen. Eine Bekannte von mir wird Sie betreuen und Sie in Ihr Apartment bringen. Sie wird Ihnen ein paar Lokale zeigen, aber werden Sie nicht vulgär. Bogner. Ich muss den metallischen Geruch aus der Nase kriegen. Ah, das ist gut. Davidov. Der. Am Ende verließ er den Duty-Free-Shop, ohne etwas gekauft zu haben. Aber wie eine wandelnde Duftwolke. Ah, Sie sind der Kommissar. Ich kenne Sie vom Fernsehen, Sie müssen mir helfen. Ich war gestern im Kommissariat, aber man hat mich abgeschafft. Worum geht's denn? Um Muriel. Was ist das? Muriel Stulpnagel, meine Freundin. Sieht aus wie ein Jagdtourist. Sie war gestern beim Chinesen. Also, ich fürchte, ich verstehe Sie nicht. Mein Name ist Prometheus Tinti, altes Adelsgeschlecht. Ich bin aber Dermatologe. Also, wenn Sie mal Hautprobleme haben... Aha, ja, sehr freundlich, aber ich hab's eher mit der Nase. Muriel ist wie verwandelt. Und dann hat sie auch noch mit mir Schluss gemacht. Am Telefon. Das ist überhaupt nicht ihre Art. Ein Verrückter. Also hab ich sie beobachtet. Sie hat einen anderen, einen jüngeren. Das passt nicht zu ihr. Sie wirkt wie ausgetauscht, als wäre sie eine andere. Das tut mir leid. Sie müssen sich darum kümmern, da ist was faul. Ja, ich werde sehen, was sich machen lässt. Das Flugzeug war bis auf den letzten Platz gefüllt. Zwei Reihen vor Groschen platziert, saß ein bärtiger Orientale mit Turban. Ist Sarajevo neuerdings nicht so eine Art Umsteigebahnhof für Dschihadisten? Was, wenn wir abstürzen? Um der Todesangst zu entkommen, rekapitulierte er nochmal den Stand der Dinge im Fall Babuschek. Gestatten, ich heiße Jens Kowalek. Ein schräger Vogel war gestern Nachmittag in sein Dienstzimmer geflattert. Der Sohn der Babuschek. Hatte die gleiche Kaulquappenfigur wie seine Mutter. Bin Investor, Privatier, Erfinder. Ein windiger Charakter. Roch nach Marihuana. Ich habe ein Patent für eine neue Dormankleidung angemeldet mit Stoff zwischen den Beinen. Und auch zwischen Hand und Fuß. Nie wieder kriegt man einen Ball zwischen die Beine. Nie wieder ein Gurkel. Ein Dampfplauderer, ein Taugenichts. Kontakt zu seiner Mutter bestand schon lange nicht mehr. Deshalb fürchtete er jetzt, sie könnte ihr Testament zugunsten des Generals geändert haben. Ein Schnorrer, dieser Sohn. Aber ein Mörder? Und dann war da noch der General. Martin und er hatten ihn in seiner Wohnung aufgesucht. Immer nur Heroin spaziert. Opa ist meine große Scheidenkraft. Ich bin sehr kasimulisch, obwohl ich mich nur auf zwei Werke spezialisiert habe. Traviata und Ligoretto. Sah aus wie ein pensionierter Operettensänger. Seinen Aussagen nach hatte er die Babuschek beim Schreibkurs in der Volkshochschule kennengelernt. Die Puppi war eine Dame mit Stil, kein Same mit Dill. Das mit der Kontaktanzeige und den Freiern hatten sie dann zusammen ausgeheckt, um Kohle zu machen. Das Buch hatten sie teils aus dem Internet abgeschrieben, teils hatten sie sich was ausgedacht. Ich erzähle Ihnen das lieber gleich. Sie hat mir die Hälfte des Gewinns in Sparbüchern übergeben. Von einem Testament weiß ich nichts. Hier ist das. Was war das jetzt? Interessant schienen Groschen seine Ausführungen über die Kommune, in der die Babuschek einst Mitglied war. Die große Freiheit. Sie müssen sich das wie eine Sekte vorstellen, nur dass ihr Gott die Sexualität war und die Kunst. Zuerst ging es um Freiheit, doch dann haben sich perverse Strukturen herausgebildet, eine Art Diktatur. Nordkorea im Kleinen. Ging vom Schmalzler aus. Der war sowas wie der Oberhäuptling. Bitte, lieber Gott, lass mich noch nicht sterben. Groschen betete inständig. Dabei war er eigentlich Agnostiker. Ich verspreche dir auch, in der Bibel zu lesen und zur Messe zu gehen. Lass mich noch nicht sterben. Ich werde nicht mehr so viel saufen, gesünder leben, mich an die 10 Gebote halten. Hatten Sie einen angenehmen Flug? Ja. Bestens, alles bestens. Was? Keine Turbulenzen? Meine, die meisten Passagiere schauen so bleich aus. Hosenscheißer. Runtergekommen sind noch alle. Mhm. Am besten bringe ich Sie gleich in Ihr Apartment. Da können Sie sich frisch machen. Stinke ich? Aber nein. Hier ist die Musikhochschule. Dort das Nationalmuseum hat leider geschlossen. Das Historische Museum hat leider auch geschlossen. Das Jüdische Museum geschlossen. Alle Museen haben sie geschlossen, weil kein Geld da ist. Und hier schlug während der Besetzung eine Granate ein. So, da wären wir. Wir haben die Konten der Papuschek überprüft. 2 Millionen Tantiemen für die Rübenkönigin. 200.000 sind an den General gegangen und seit dem Frühjahr hat die Babuschek jeden Monat 100.000 abgehoben. Um was damit zu machen? Wissen wir nicht. Ja, aber dann müsste immer noch 1 Million da sein. Eben nicht. Halten Sie sich fest, Chef. Genau diese 1 Million wurde vergangene Woche abgehoben. Seltsam. 1 Million ist ein Motiv. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer davon wusste. Eines steht fest. Sie hatte einen ziemlichen Haufen Geld im Haus. Puh, vielleicht ist es ja noch dort. Wir werden die Wohnung noch mal auf den Kopf stellen. Und wie ist Sarajevo? Wie eine Kleinstadt. Nach dem Krieg. Groschen ließ sich durch die Stadt treiben. Schlurfte durch Straßenzüge aus Häusern mit geborstenen Fenstern. Ausgebrannten Wohnungen und Einschusslöchern. Und auf einmal neben einer zerklüfteten Fassade ein ebenso zerstörtes, von kleinen Kratern und Furchen entstelltes Gesicht. Todic, der Hauptverdächtige. Er war schwarz gekleidet, hielt ein Paket und ging schnellen Schrittes, sodass der Kommissar Mühe hatte, ihm zu folgen. Na, endlich kommt Bewegung in die Sache. Todic rannte geradezu. Groschen keuchte hinterher. Irgendetwas hielt ihn davon ab, den Hauptverdächtigen zum Stehenbleiben aufzufordern. Die Verfolgungsjagd endete in einem Antiquitätenladen. Befand sich im Besitz der Babuschek eine goldene Uhr, Martin? Eine mit Figuren unter einem Glassturz. Die hatte Todic nämlich gerade dem Antiquitätenhändler verscherbeln wollen. Frag den General. Die Spuren am Whiskyglas stammen von Todic. Das hat der DNA-Test ergeben. Der Staatsanwalt wird triumphieren. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Halt! Stehen bleiben! Bleib stehen! Todic rannte um sein Leben. Groschen keuchte hinterher. Er war nicht mehr der Jüngste. Außerdem war die Luft hier schlecht. Todics Vorsprung wurde größer. Bitte, das ist. Sag einmal. Schließlich landeten sie auf einem Flohmarkt. Wo ist er hin? Bürschele! Eine alte Frau mit einer gigantischen, tropfenförmigen Nase und einem spitzen, über und über mit Warzen besetzten Gesicht. Birschele, du jagst den Weichen hinterher. Eine Hexe. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Und nirgendwo eine Spur von Todic. Überall nur Schwarzgekleidete. Was glotzt dir so? Glotzt dir so? Er flüchtete und fand sich plötzlich auf einem Friedhof wieder. Kyrillische Inschriften. Elstern und Raben. Keine Kerzen, keine Blumen, keine Witwen. Der ganze Friedhof verwaist, nur Nebelschwaden. Plötzlich stand er vor einem frisch ausgehobenen Grab. Tode Todic. Stand da, in lateinischer Schrift. Ist das ein häufiger Name? Birschele, du jagst den Fleisch hinterher. Ich muss hier weg. Wurscht, wie spät es ist, für ein Bier ist immer die richtige Zeit. Der ganze Raum war verraucht. Es herrschte eine angenehme Atmosphäre des Nichtstuns. Sie sind beharrlich. Was wollen Sie von mir? Der Todic. Schon wieder. Werde ich jetzt paranoid? Sind Sie von der Polizei? Warum sind Sie nach Bosnien geflohen? Was heißt geflohen? Meine Mutter liegt im Sterben. Was sagt Ihnen der Name Ernestine Papuschek? Ist das ein Verhör? Ich kann Sie auch gleich verhaften lassen. Papuschnik? Papuschek. Nie gehört. Und wie erklären Sie sich dann, dass man Ihre Leiche mit ausgestochenen Augen gefunden hat, so wie Ihre Frau, vor beinahe 20 Jahren? So ist das. Man will mir was in die Schuhe schieben. An dem Whiskyglas neben der Leiche fand man Ihre DNA-Spuren. Ein Glas ist schnell besorgt. Das wissen Sie selbst am besten. Unterjubeln von Beweismitteln nennt man das. Wie sind Sie zu der goldenen Uhr gekommen? Die befand sich nämlich im Besitz der Papuschek. Hören Sie, ich kenne diese Frau nicht. Die Uhr bekam ich geschenkt, wurde beim Prior für mich abgegeben. Ich dachte, vielleicht sind nicht alle Menschen böse. Vielleicht hat jemand Mitleid. Der einzige Richter sitzt ohnehin da oben. Sie haben Theologie studiert im Gefängnis. Ich habe den Krieg miterlebt und so manche Dummheit begangen. Gott hat mich auf den rechten Weg zurückgeführt. Warum sind Sie davongelaufen? Aus Reflex, weil man mich in letzter Zeit verfolgt hat. Ich war damals Anfang 20, Jazz-Trompeter. Sarajevo war eine freie, eine großartige Stadt. Bis die Serben kamen und sie in ein riesiges Gefängnis verwandelten. Meine erste Frau und meine kleine Tochter starben auf dem Markale-Markt, als die Granate explodierte. Ich hatte mit einem Mal nichts und bin nach Wien, wo ich meine zweite Frau kennenlernte. Sie war verrückt. Kriegstraumatisiert, mehrfach vergewaltigt, ihre ganze Familie abgeschlachtet. Eines Nachts lag sie plötzlich auf dem Boden und wimmerte. Sie hatte sich ein Messer ins Herz gerammt. Ich wollte sie noch retten, habe nach dem Messer gegriffen. Daher meine Fingerabdrücke. Eine Woche habe ich neben ihr gelebt, bis ich den Blick nicht mehr ertragen konnte. Ich wollte ihr die Augen schließen, doch es ging nicht. Tote Starre. Da fiel mir ein, dass sie immer gesagt hatte, ihre Augen hätten zu viel gesehen. Sie könne keine Ruhe finden. Ich habe sie rausgenommen und in Goldpapier umwickelt. Es stimmt nicht, dass ich sie ins Klo geworfen habe. Eine Erfindung der Presse. Vergraben habe ich sie. Am Heldenplatz. Und das Zeichen auf dem Rücken? Auch eine Erfindung der Presse? Ich habe ihr nichts eingeritzt, sondern was herausgeschnitten. Etwas, das ihr ein Chetnik ins Fleisch geschrieben hatte, während er sie vergewaltigte. Hure. Dann waren Sie unschuldig im Gefängnis. Ich war im Krieg. Da kehrt niemand unschuldig zurück. Sie sagen, Ihre Mutter liegt im Sterben? In Banja Luka. Ich wollte heute zu ihr fahren. Vielleicht mache ich einen Fehler. Aber ich habe beschlossen, Sie nicht mitzunehmen. Ich danke Ihnen. Gott wird es Ihnen danken. Meine Mutter... Todic stand auf, küsste den Kommissar links und rechts auf die Wange und verschwand. Groschen nahm den nächsten Flieger zurück nach Wien. Das ist freundlich, Herr Doktor, dass Sie Zeit für mich haben. Der Kommissar war fast schon auf dem Weg zu Döblinger, als er von einer Frau mit strohigem Haar und maskenhaftem Gesicht überfallen wurde. Die Wobisch. Die hat mir gerade noch gefehlt. Die Schauspielerin, mittlerweile an die 70, war in ihrer Jugend einmal mollig gewesen. Sieht aus wie eine Mumie. Hatte sich aber vermutlich durch Schönheitsoperationen in einen 10-Jährigen mit aufgepumpten Brüsten verwandelt. Typisches Opfer. Ihre Augen rufen, schlag mich, schlag mich. Sie müssen mir helfen, Herr Doktor. Ich werde verfolgt. Man ist hinter mir her und ich habe Angst, Herr Doktor. Haben Sie konkrete Verdachtsmomente? Das ist es eben. Haben Sie jemanden bemerkt? Das ist es eben. Hat man eingebrochen bei Ihnen? Das ist es eben. Was? Na, das alles nicht. Aber ich spür's. Man will mir etwas antun. Seit ich angekündigt habe, meine Memoiren zu schreiben. Ja, worum geht es denn in Ihrer Biografie? Worum wird's gehen? Um Männer. Um Männer, die mich missbraucht haben. Helfen Sie mir, Herr Doktor. Kommissar, nicht Doktor. Genau genommen? Gruppeninspektor. Ich komme morgen zu Ihnen, ja? Und dann gehen wir das Ganze noch einmal durch. Sie sind ein Schatz, Herr Doktor. Ich bin sehr unglücklich, sehr unglücklich, Groschen. Wozu fliegen Sie nach Bosnien, wenn Sie den Verdächtigen dann laufen lassen? Was glauben Sie? Glauben Sie, wir finanzieren Ihre Vergnügungsreisen? Ich bleibe dabei. Todic ist nicht der Mörder. So, ist nicht der Mörder? Er ist nicht der Mörder, weil er kein Motiv hat. Weil ich ihm in die Augen gesehen habe. Weil ja, schön, ja, das ist Ihre Ansicht. Aber solange Sie mir keinen anderen bringen, werden wir uns auf Todic konzentrieren. Er ist bereits zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der Herr Kommissar. No? Wieder dringende Geschäfte? Bei Ihnen ist der Reichtum ausgebrochen. Reichtum? Ich habe mir nur ein paar längst fällige Anschaffungen geleistet. Im Vorzimmer von Zacks Wohnung standen jede Menge großer Schachteln mit Verstärker, Mischpult, Synthesizer. Alles für die Mafbo. Die Moral auf verlorenem Posten. Ein Bier? So. Also, um es gleich zu sagen, wir haben uns gewundert, woher Sie plötzlich das Geld für diese Einkäufe haben. Ersparnisse? Na schön. Ich war in der Wohnung. Aber ich hab die Alte nicht umgebracht. Ehrenwort. Bin nur dem Hund nachgerannt, der ein zu verfolgender ist. Und hab sofort gesehen, da ist nichts mehr zu machen. Naja, und weiter? Ja, ich wollte schon zum Telefon gehen, um die Polizei anzurufen. Da fällt mir ihr Kommode ein, in der sie immer das Bargeld hatte. Ich habe manchmal die Einkäufe besorgt. Und da kommt mir die Idee, dass ja noch was von dem Gnädel da sein könnte. Plötzlich von hinten eine Stimme. Sie können das Geld ruhig behalten. Sie dürfen nur niemanden verraten, dass Sie mich hier gesehen haben. Dafür erzähle ich nichts von Ihrem Diebstahl. Ich drehe mich um und sehe, na, was glauben Sie? Den General. Ich war mir sicher, der alte Zausel hat sich kalt gemacht. Also, ich stecke das Kuvert ein. Sturmi, sage ich, schau, dass du wegkommst. Sie glauben mir doch, oder? Ich glaube gar nichts. Es waren 10.000, mehr nicht. Sie müssen mir glauben. Gut, Herr Zack. Sturm. Ich verhafte Sie nicht. Aber ich muss Sie bitten, verfügbar zu bleiben. Sagt er die Wahrheit? Warum hat der General nichts vom Zack erwähnt? Weil er der Mörder ist? Sie? Jens Kowalek, der Schnorrersohn. Groschen war gerade aus Zacks Wohnung gekommen, als er förmlich über ihn stolperte. Wollen Sie in die Wohnung Ihrer Mutter? Ich wollte nur ein Fotoalbum holen. Aha. Tja, die Wohnung ist versiegelt. Wenn Sie wollen, gehen wir gemeinsam. Ah, so, das wär's. Moment, bitte, Moment. Darf ich? Groschen nahm das Album, das Kowalek gerade wegschleppen wollte, und besah sich die Bilder. Da schau her, die Schmalzelkommune, die große Freiheit. Naked Eyes bei Bauarbeiten, bei der Gemüseernte, beim Malen. Stillende Mütter, Schmalzel am Klavier, mit nackten Kindern. Und das brauchen Sie? Erinnerungen. Schauen Sie mal, der kleine Junge mit den blonden Locken, das bin ich. Ja, gut, also gehen Sie nur. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Aha, wie Sie meinen. Groschen konnte seine Erleichterung fühlen, als er hinausging. Der kommt wieder. Der hat nicht gefunden, was er sucht. Der Kommissar hatte die blutige Bettdecke zur Seite geschoben. Wieso ist er eigentlich nicht auf DNA-Spuren untersucht worden? Und legte sich mitsamt seinen Schuhen und seiner Lederjacke ins Bett. Je mehr er versuchte, sich auf seinen Fall zu konzentrieren. Stormi. Doch kein so verhaftender? Desto öfter scherten seine Gedanken aus. Er fiel in einen tiefen Schlaf. Flach atmen. Verhalte dich still. Wer ist das? In der Tür stand... Sie? Der General. Wollen Sie mich zu Tode erschrecken, Sie Geist? Und Sie? Was haben Sie hier verloren? Ach, dann stimmt es also, was der Nachbar erzählt hat. Sie haben Ihre Freundin umgebracht und sind nachher von ihm ertappt worden. So ein Schmarrn. Ihre Labors werden herausfinden, dass die Puppe bereits tot war, als ich Montag früh in der Wohnung war. Was hatten Sie hier überhaupt zu suchen? Ihr kleines Büchlein, Ihre Abrechnungen. Ich hatte sie im Verdacht, sie unterschlägt mir was. Leider konnte ich es nicht finden, das Büchlein. Ich hatte sie Sonntagabend angerufen, während sie wahrscheinlich mit ihrem Mörder zusammengesessen ist, aber das Puppe hat mich abgekanzelt. Als sie sich Montag früh nicht gemeldet hat, dachte ich mir, schau ich mal nach, was los ist. Ja, und das soll ich Ihnen glauben. Sie müssen. Warum sollte ich, wenn ich tatsächlich der Mörder wäre, die Tür offen lassen? Sie hatten einen Schlüssel? Ja, natürlich. Aber die Tür war offen. Überlegen Sie mal. Ich war an den Einnahmen beteiligt und auch, wenn sie mich übers Ohr gehauen hat, war das immer noch recht einträglich. Ja. Nehmen Sie mich jetzt fest? Vorläufig nicht. Ja, was jetzt? Trauen Sie mir keinen Mord zu? Ach, ich traue jedem einen Mord zu, auch mir selbst. Aber ob Sie der Mörder sind, ich weiß nicht. Was ist denn mit mir los, wenn ich zu einem Menschen verstehe? Dann kann ich gehen. Und die Tür habe ich auch völlig außer Acht gelassen. Ein einfacher Schnappmechanismus, aber der Mörder hatte sie offen gelassen. Höchst ungewöhnlich. Würden Sie mich zum Essen begleiten? Schön. Ums Eck ist ein exzellenter Inder. Ob wir uns Kommissar Groschen noch leisten können? Die Wiener Polizei versagt auf ganzer Linie. Sie werden die Zeitungen vermutlich gelesen haben, Groschen. Ich frage mich ernsthaft, wie lange Sie noch tragbar sind. Jedenfalls ist Todic bereits verhaftet und in einem Untersuchungsgefängnis in Sarajevo. Inspektor Martin Gordon wird die Überstellung vornehmen. Ich habe mich also schweren Herzens dazu durchgerungen, mein lieber Groschen, Sie aus der Schusslinie zu nehmen und Sie zu suspend... Magister Dr. Döblinger? Ja? Ich schicke sofort jemanden vorbei. Da haben Sie noch mal Glück gehabt, Groschen. In der Domeiergasse hat man eine verkohlte weibliche Leiche gefunden. Wahrscheinlich die Wohnungsbesitzerin Mignot Wobisch. Die Wobisch? Die mit den aufgepumpten Brüsten und den Schönheits-OPs? Die mich um Hilfe gebeten hat? Das ist Ihre letzte Chance. Hier wird sich zeigen, ob wir sie uns noch leisten können. Riecht wie eine Selchkammer. Die Tür zur Wohnung war rußgeschwärzt und eingeschlagen. Das Vorzimmer ausgebrannt, verkohlte Möbel mit aufgesprungenem Furnier. Graue Wände mit großen Flecken. Ist das die Wobisch? Das schwarze Fleisch war verklumpt, der kahle Schädel beinahe bis auf den Knochen abgebrannt. Bauchlage. Was ist mit den Brüsten? Sind die explodiert? Die Leiche ist weiblich, von etwa 165 cm Körpergröße, reduzierter Allgemein- und Ernährungszustand. Sehen Sie die Einbuchtung am Kopf? Vermutlich wurde sie von hinten erschlagen und anschließend mit einem Brandbeschleuniger übergossen und angezündet. Mord? Möglich. Siehst du, jetzt ist es vorbei mit Schlag mich, schlag mich. Jetzt hat sich's ausgeschlagen. Kaum zurück im Kommissariat wurde Groschen wieder Opfer eines Überfalls. Ich muss Ihnen etwas mitteilen, Herr Kommissar. Der Gänseschlechter. Mein Name ist Wally Fisch. Wir haben uns schon einmal gesehen im Klo Hosterhof. Ein geistig Minderbemittelter. Ich war am Sonntag im Hof der ermordeten Papuschek. Hat entweder bei der Geburt zu wenig Sauerstoff abbekommen oder danach zu viel Schnaps. Spazieren gegangen. Spazieren. Im Hof eines Gemeindebaus in Otterkring. Gegangen. Ich hab Schreie gehört und dann jemandem auf dem Balkon gesehen habe ich. Groschen legte ihm mehrere Fotos von potenziell Verdächtigen vor. Vom General? Nein, nicht so alt. Von Zack, dem Nachbarn mit dem Quietschehund? Nein. Kein Türsteher. Von Dodic? Nein. Dann haben Sie jemand anderen gesehen, den ich nicht auf der Rechnung habe. Aber trotzdem danke. Sie glauben mir nicht. Sie glauben, ich bin ein debiler Halbtrottel. Ich bin hässlich, habe einen Sprachfehler, aber ich bin kein Idiot. Ich studiere technische Physik. Ach du Scheiße. Ich habe wen auf dem Balkon gesehen. Schöner Anzug, dunkelblonde Haare, aufgedunsenes Gesicht, wollte es Ihnen nur gesagt haben. Was wissen wir über die Wobisch, lieber Groschen? Die Wobisch wurde umgebracht, erschlagen und nachher angezündet. Und ich denke, es handelt sich um denselben Täter wie bei der Papuschek. So, Sie denken. Gibt es Beweise? Nein, gibt es nicht. Sie folgen also mal wieder Ihrem Instinkt, verlassen sich auf Ihr Bauchgefühl. Und was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl? Sollen wir jetzt tun? Ich an Ihrer Stelle, Magister Dr. Döblinger, ich würde der Presse mitteilen, Todic kommt als Mörder nicht mehr in Betracht. Er weilt aber als wichtiger Zeuge in Wien und er ist im Hotel Minerva untergebracht und zwar in der Suite. Die Presse wird mit dieser Exklusivmeldung hochzufrieden sein. Sagen Sie den Reportern, sie sollen schreiben, Luxusunterkunft für Dodic, von der Zelle zur Suite. Und es muss auch erwähnt werden, dass er morgen aussagt, weil er den Mörder kennt. Und in der Suite sind natürlich Sie, warten auf den Mörder. Und was, wenn kein Mörder kommt? Wie stehe ich dann da? Dann sind Sie weg, mein lieber Groschen. Döblinger wog das Für und Wider dieser Aktion ab. Wenn's schief geht, hat er mit mir einen Schuldigen. Wenn nicht, lässt er sich als Urheber dieses genialen Plans feiern. Wer weiß, vielleicht ist ja noch ein Orden drin für die Wulstlippe. Also, meinetwegen. Ah, köstlich. Der Kommissar hatte das Minerva durch einen Hintereingang betreten und es sich nun in der sogenannten Suite gemütlich gemacht. 999 Kanäle, aber nichts als Unsinn. Schließlich holte er sich doch den vierseitigen Bericht von Martin. Auffallendstes gemeinsames Merkmal der beiden Toten ist die Zugehörigkeit zur Schmalzl-Kommune. Schau an, auch die Wobisch war eine Kommunardin. Er schloss die Augen und versuchte sich zu konzentrieren. Aber sein Bewusstsein war bereits auf Tauchgang eingestellt. Der Mörder kommt nicht vor 24 Uhr. Kommt nicht vor 24 Uhr. Nicht vor 24 Uhr. Dude! Dude! Das Pimmelgesicht. Donatus von Germershausen war leichenblass. Sein Mund stand offen. Sie? Da schauen Sie, hä? Sie dachten wohl, Sie könnten Ihre Mordserie endlos fortsetzen. Mord? Ich? Ja, mein lieber Prior. Mord ist Sünde. Gut, dann waren Sie es nicht selbst. Dann haben Sie die beiden Frauen ermorden lassen. War es dieser Wally Fisch? Ich. Wo ist jetzt dein Heiligenschein, Donatus? Jetzt bist du nur noch ein Donat, ein Angebissener. Es hat lange gedauert, bis ich Ihnen draufgekommen bin. Unsinn, ich bin ein Mann Gottes. Wer hat Todic gedrängt, nach seiner Entlassung in Ihre Kongregation zu ziehen? Sie wollten ihm den Papuschek-Mord von Anfang an anhängen. Aber warum hätte ich das denn... Für Sie war es ein leichtes, ein Glas mit seinen Fingerabdrücken zu besorgen und es neben das Bett der Papuschek zu stellen. Was erzählen Sie denn da? Wollen Sie mich verrückt machen? Das ist lächerlich. Lächerlich? Mein lieber Prior, Mord ist niemals lächerlich. Sie gestehen also nicht? Gut. Dann gehen wir. Gebitte, das Bücken fällt mir auch immer schwerer. Nach Groschens sensationeller Täterüberführung waren der Kommissar und seine Frau aufs Land gefahren und widmeten sich ihrem Garten. Da haben Sie ja was Schönes angerichtet. Die Zeitungen sind schon voll damit. Ihr Täter hat ein Alibi. Zum Zeitpunkt, als die Wobe starb, hat er eine Abendmesse zelebriert. Ja, dann hat er eben seinen Adlatus beauftragt. Diesen Wally Fisch. Der ist bereits überprüft worden. Der war bei einer illegalen Prostituierten. Sie sind vom Dienst suspendiert. Schönen Abend noch. Da ist er wieder. Der Geruch. Das erste Anzeichen einer tödlichen Krankheit. Sie müssen mir helfen. Die Wahrheit muss sie nur richtig zusammensetzen. Entführung. Menschenraub. Dieser Hautarzt. Tinti. Mit seiner verschwundenen Muriel. Das ist nicht locker. Seine Entschwundene. War die auch im Schmalzel seiner Kommune? Da waren die Ermordeten doch auch alle. Und ich denke, also, mein Instinkt sagt mir... Wurde auch Zeit, dass Sie sich um Muriel kümmern. Werden wir sehen. Ich hab's ja gleich gewusst, auf Sie kann ich mich verlassen. Obwohl, am Flughafen, da standen Sie wie ein Puff im Ohr. Und ein Bier hatten Sie auch getrunken. Am Vormittag. Aber bitte, das ist Ihre Sache. Das meine ich aber auch. Ich sag Ihnen, wo es lang geht. Ich kenne ja die Strecke auswendig. Bin immer wieder hingefahren. Ich hab die Muriel ja täglich observiert. Was will die nur im Bistingtal? Auf einem Gutshof? Sie hasst doch das Landleben. Als Groschen und der Hautarzt den heruntergekommenen Gutshof erreichten, war alles tief verschneit. Darauf! Sie nahmen den Hintereingang. Muriel, ich bin es, dein Tintifax! Und folgten dem Wimmern in den obersten Stock. Muriel! Mitten im Zimmer lag ein Mann mit dem Gesicht nach unten. Der Schnorrersohn. Der Mann zuckte noch. Auf dem Bett daneben lag ein in eine Pelzjacke gehüllter, wimmernder Frauenkörper. Muriel, alles wird gut. Hörst du mich? Plötzlich drehte sich der Frauenkörper um. Oh! Sieht aus wie eine von Würmern zerfressene, halb zerfallene Leiche. Sie sind nicht Muriel. Geh sie weg! Groschen blickte in ein von zerflossener Schminke entstelltes, greises Gesicht. Wollen Sie jetzt Ihr Gewissen erleichtern, Frau Papuschek? Wo ist Muriel? Ihre Muriel wurde entführt und ermordet. Und der Mörder liegt hier. Es ist der Sohn dieser Dame da, Jens Kowalek. Gehen Sie weg! Gehen Sie weg oder ich schieße! Der Groschen warf sich auf die Alte. Der Wendel, Magensäure, Inkontinenz, Kaulquappentümpel. Und entwand ihr die Waffe. Ach, und jetzt... Schluss mit den Faxen, Papuschek, es ist vorbei. Sie werden wegen Mordes angeklagt. Dem Muriel hat es verdient. Wir waren damals alle in der Schmalzelkommune. Sie müssen wissen, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Da war die Schmalzelkommune eine Befreiung. Sexualität, Kunst, plötzlich war ich wer. Frauen, die Kinder bekamen, kannten die Väter nicht. Ich war gleichzeitig mit der Muriel soweit. Zur Geburt teilten wir uns einen Raum und eine Hebamme. Die Wobisch. Die Geburten fanden parallel statt. Die Wobisch war völlig überfordert. Mein Kind steckte im Gebärmutterkanal. Als es endlich draußen war, sah man, dass es behindert war und ich also die Mutter eines Deppen. Ich habe um meinen sozialen Rang gefürchtet und die Wobisch gebeten, es wegzumachen. Hat sie es getan? Sie hatte Schuldgefühle. Und Muriel? Bei ihr ist alles glatt gegangen. Sie hat mir das Kind angeboten. Sie wollte eh weg, studieren. Wissen Sie, nichts war damals so verpönt wie die Kleinfamilie. Muttergefühle galten als etwas Unanständiges. So bin ich zu Jens gekommen, den ich geliebt habe wie mein eigen Fleisch und Blut. Alles ist gut gegangen, bis ich mit dieser Rübenkönigin Erfolg hatte. Plötzlich wollten alle mich anzapfen. Erpressung. Muriel war nie zufrieden. Sie wollte immer mehr und mehr. Und dann haben sie ihren Tod inszeniert. Die Muriel hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie wollte Jens sagen, wer seine Mutter ist. Da haben sie sie entführt und umgebracht. Oder vielmehr umbringen lassen. Aber wie haben sie denn Jens dazu angestiftet? Oh, ich musste ihn nicht groß überzeugen. Die Wörter Erpressung und Bedrohung reichten völlig aus. Und warum die Wobisch? Die hat mein Kind nicht wie versprochen erlöst, sondern im Kloster abgegeben. Nach dem Erfolg der Rübenkönigin stand sie plötzlich vor mir mit einem Foto des Kindes. Sah aus wie der Glöckner von Notre Dame und heißt Walli Fisch. Meine Wobisch wollte nicht so viel, aber als sie dann bei ihnen war, geriet ich in Panik. Und da haben sie wieder ihren Sohn geschickt. Ach, der Bub. Der arme Bub. Als er von den Summen erfuhr, die sie Muriel gezahlt haben, da kam ihm aber ein Verdacht. Ach, der arme Bub. Haben sie ihm selbst gesagt, wer seine Mutter war? Ach, und dass er sie umgebracht hat? Der arme Bub. Hat er sich deswegen erschossen? Sie sind für zwei Morde verantwortlich, die er ausgeführt hat. Bitte, sagen Sie meiner Enkelin nichts, der Carina. Sie studiert in Berlin. Sie soll weiter glauben, dass ich ihre Oma bin. Ich hab sonst niemanden, der mal mein Grab pflegt. Manchmal war es besser, die Wahrheit zu verschweigen, sie irgendwo in sich zu vergraben. Groschen steckte seine Hände in die Hosentaschen und fühlte jede Menge Münzen. Gut, dass morgen Klingeltag ist. Wie immer, wenn er einen Fall abgeschlossen hatte, würde er sein ganzes Kleingeld unter den Bettlern der Stadt verteilen. Und jetzt habe ich Durst. Für ein Bierfalt ist immer der richtige Zeitpunkt. Groschens Grab. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Franz Zobel. Hörspielbearbeitung Susanne Hoffmann. Mit Gregor Seeberg als Kommissar Falt Groschen. Sowie Gabriela Benisch, Anna Stefanovic-Bielitsch, Heimon Maria Buttinger, Peter Danzinger, Gerti Drassel, Ljubischer Lupo Grujicic, Erhard Hartmann, Horst Heiß, Wolfgang Hübsch, Inge Mo, David Miesmer, Reinhold Moritz, Thomas Mratz, Christa Stadler, Peter Strauß, Gerald Wotawar und Martin Zauner. Erzähler Wolfram Berger. Komposition Otto Lechner. Technische Realisation Christoph Ammann, Axel Wernicke und Birgit Gall. Regieassistenz Felix Lehmann und Jasmin Schäffler. Regie Beatrix Ackers. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2017. Dramaturgie Christiane Ohaus.